1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt extreme Hobbys. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja ein sehr außergewöhnliches Hobby haben oder die ein normales Hobby extrem betreiben. Nun bin ich gespannt wie Bolle, was ihr mir alles erzählen werdet gleich. Also extreme Hobbys, das Thema heute Nacht. Und ihr könnt anrufen unter 0800 220 5050, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Markus und Markus ist 31. Hallo Markus. Hi Domian. Hi. Also ich habe ein extremes Hobby, was im Prinzip gar nicht so extrem klingt, aber es ist extrem. Ja, ich wollte immer DJ werden. Ja. Und habe mich für diesen Traum, sag ich mal, relativ hoch verschuldet. Oh. Also ja, wir reden da so von 35.000 bis 40.000 Euro. Stange Geld. Richtig, ja. Schon was. Also Kreditkarten, die dann natürlich hops gegangen sind. Gut, eine riesen Plattensammlung an Vinyl, ja. CDs. Also das Geld wurde für Platten ausgegeben und wahrscheinlich für Plattenspieler, oder? Ja, Plattenspieler nicht unbedingt, die hatte ich wohl. Aber für die Platten wurde es ausgegeben. Richtig? Wahnsinn. Ja, also auch im Online-Shops und so weiter. Und ja. Ich musste deswegen auch die EV ablegen, also eine eidesstattliche Versicherung. Ja. Und dann das Ganze ist dann auch irgendwann gekippt, dass es dann hieß, okay, der hat weitergemacht, jetzt haben wir einen Betrugsfall und naja, da musste ich also insgesamt 13 Monate ins Gefängnis dafür. Ach du Jörg. Ja, ich musste meine damalige Verlobte sitzen lassen. Also warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum Gefängnis? Das kam deswegen zusammen, weil ich halt durch diese eidesstattliche Versicherung mit diesen ganzen Käufen, sag ich mal, weitergemacht habe. Also die eidesstattliche Versicherung heißt im Klartext? Dass ich für die Schulden, die ich hatte oder habe, irgendwann mal sagen musste, ich kann nicht mehr, ich habe nichts und ich verdiene ja auch nichts. Ja. Jetzt ist vorbei bei mir. Ja. Und das bedeutet, dass du auch nichts Neues mehr kaufen durftest? Richtig, genau. Genau. Also ich hätte es eigentlich nicht gedurft. Nicht zu verwechseln mit einem Offenbarungseid. Ja, das ist doch eigentlich dasselbe. Ist das dasselbe? Ja, weiß ich ja, nicht. Also, eine staatliche Versicherung ist so nach dem Motto, ich habe nur noch das und das. Ah ja. Und das zum Leben und dann ist Feierabend. Mehr habe ich nicht. Okay. Ja, und alles, was ich dann noch mache anschließend, zum Beispiel wissentlich Ware kaufen, ohne dass ich zahlen kann, ja, weil das weiß ich ja dann offiziell, ja, ist natürlich ein Betrug. Aber das hast du dann getan? Genau, das habe ich dann. Du hast dann nochmal für wie viel Geld gekauft? Ja, das war dann, ich sag mal, ungefähr die Hälfte, auch um die 20.000 Euro. Ja, gut, das ist schon. Also so, es war schon eine Stange Geld. Da ist man dir auf die Schliche gekommen und das bedeutete Gefängnisstrafe. Genau, richtig. Ja. Du hast wirklich im Gefängnis gesessen? Richtig, ich habe die vollen 13 Monate abgesessen. Alles fürs Hobby? Genau, alles fürs Hobby. Ja. Ja, das Ganze nimmt ja noch mehr an Maß. Also, bitte, erzähl weiter. Das Hobby ist ja noch nicht mal so, dass ich es also richtig hätte offiziell draußen irgendwo ausleben können, so richtig, wie ich es eigentlich wollte, sprich das Ganze refinanzieren. Das heißt, du hast gar keine Auftritte groß gehabt mit deinen Sachen. Richtig, richtig. Ja, wie lange bist du jetzt aus dem Gefängnis raus? Ich bin jetzt etwas über ein Jahr draußen. Ja. Und wie ist es jetzt noch weitergegangen oder was ist noch schlimmer geworden? Schlimmer geworden ist eigentlich nur, dass ich im Januar meine Ex-Verlobte verloren habe. Wegen dieser Sache? Auch, ja, auch wegen der Schulden natürlich und weil der Platz dann auch irgendwann nicht mehr reichte, weil die Wohnung ist schon etwas größer. Und wie viele Platten hast du denn? Also LPs an Vinyl sind es ungefähr so 35.000, unzählige CDs. Und die lagern alle in deiner Wohnung? Die lagern alle in der Wohnung, Die Wohnung ist wie groß? Die hat so um die 55, 60 Quadratmeter, so die Richtung. Dass man dir diese Sachen nicht weggenommen hat und weggefändet hat. Ja, das Problem ist ja, das Ganze läuft ja schon im Endeffekt seit 15 Jahren. So lange schon? Genau, richtig. Und natürlich haben die jetzt für mich zwar noch einen gewissen Wert, diese Sammlungen, nur für andere ja nicht. Also ja, gut, ich sag mal, ne, wahrscheinlich könnte man aus diesen 30.000 LPs schon doch unter Liebhabern eine ganz schöne Kohle rausschlagen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber erzähl mal weiter. Die Freundin ist weg. Die Freundin ist weg, weil sie keinen Bock mehr auf dieses ganze Theater hat. Richtig, ja. Und sie mitbekommen hat, dass du die LPs mehr liebst als sie. So kann man das sehen, ja. So kann man. Also wenn man dafür schon tatsächlich eine Gefängnisstrafe auf sich nimmt, im Endeffekt, ich meine, ich habe damals... Ist man schon ganz schön bekloppt, ja. Ist man schon ein bisschen bekloppt, ja, ist richtig. Ja. Gab es jetzt, ich meine, das ist schon eine Steigerung genug, Gefängnis und Freunde weg. Gibt es noch eine Steigerung? Ja, dadurch natürlich verbunden. Wir haben auch eine Tochter, eine gemeinsame, ach so. Die sehe ich auch kaum. Also relativ seltener, sag ich mal. Hört der Spaß auf? Richtig. Und das ist dann also schon extrem, sag ich mal. Dann ist es zwar irgendwo noch ein Hobby, aber dann denkt man sich auch, mein Gott, wofür eigentlich? Ja. Ich wollte das Ganze eigentlich immer an den Mann bringen. Also mich als Produkt jetzt nicht verkaufen, aber halt den Spaß, den ich damit habe, weil ich lebe ja dafür auch. Ich kann also auch ohne Musik nicht. Das war auch sehr schwierig, im Gefängnis damit klarzukommen. Ja. Wie viele Auftritte überhaupt hattest du schon mal als DJ? Ja, also wenn ich das mal überlege, vielleicht 20 im Höchstfall. Innerhalb von 15 Jahren? Genau, ja. Das ist natürlich nichts. Richtig, also ich habe ich habe ganz früher mal angefangen mit einem Online-Radio, mit einem eigenen, da waren die noch nicht so populär. Mhm. Ja, damit habe ich gerade mal die Unkosten tragen können, aber so richtig viel Geld verdient habe ich damit nicht. Nee. Was ist das für eine Musik, die du sammelst? Ist das Querbeet? Nee, das ist also House, Dance, Trance. Ah, ja. Hauptsächlich sehr viel Trance, was es ja heute auch nicht mehr so gibt. Von was lebst du denn im Moment? Im Moment von Hartz IV. Ja, und wischt jeden Tag Staub auf den LPs? So ungefähr, ja. Mann. Also ich meine, das Einzige, was man daran jetzt, ich sag mal, lächerlich sehen könnte, dass ich also nicht wirklich viel heizen muss, aber... Achso, die isolieren so gut. Ich da nichts von. Also es ist irgendwie schräg und man lacht auch, aber irgendwie ist es nicht zum Lachen. Ich meine, du warst bist jetzt vorbestraft und kannst dich nicht richtig um dein Kind kümmern. Da hört dann der Spaß auf. Da hört wirklich der Spaß auf. Richtig. Also ich sag mal, wie gesagt, das wollte ich eigentlich mal deswegen auch erzählen, weil es halt irgendwo ein extremes Hobby ist, auch ein schönes Hobby, wenn man es richtig macht. Man kann aber dadurch auch ganz schön tief abrutschen und viel verlieren. Ja, aber erkläre mir das doch mal. Du bist ja ein Mensch, mit dem man klar reden kann, warum du nicht irgendwann zwischendurch dann doch die Notbremse gezogen hast und sogar ins Gefängnis gegangen bist dafür. Ja, also ich weiß es leider auch nicht so genau. Also ich würde ich eigentlich von einem 31-Jährigen... Ja, was? Hast du nie drüber nachgedacht? Nein, ich habe nie drüber nachgedacht. Würde das ich jetzt mir eigentlich erst bewusst geworden, als ich in der JVA saß. Ja, und was ist das Resultat dieses Nachdenkens in der JVA? Ja, dass es auf jeden Fall so nicht weitergehen kann. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, also erstmal brauche ich einen neuen Job. Ist natürlich auch sehr schwierig, einen vernünftigen Job zu finden. Aufgrund der Fändungen, die da noch auf mich zukommen, habe ich den letzten Job auch verloren. War ein sehr guter Job eigentlich im öffentlichen Träger. Ja. Also die Schulden belaufen sich im Moment auf 50? 40? Ja, ich sag mal mit Zinsen wahrscheinlich schon um die 50, aber ich denke mal so um die 40 werden es noch sein. Wo hast du diese Schulden? Bei Kreditkartenunternehmen, bei Online-Shops, die Vinyl vertreiben, unter anderem auch kleinere Schulden bei Freunden. Aber ein Schritt in die richtige Richtung wäre doch wirklich, wenn du dich bemühen würdest, zumindest ein Teil deiner Plattensammlung zu verkaufen. Ja, ist richtig. Also es gibt ja diese großen Online-Plattformen. Ja, klar. Ja, aber ich sag mal so, das klingt jetzt vielleicht auch komisch. Also wenn ich da wird teilweise kistenweise verkauft. Mhm. Ich sag mal so 30 LPs als Bündel für 15 Euro. Mhm. Ja, da blutet mir das Herz. Ja, also, aber ohne Blut das Herz wird es nicht gehen. Aber, ja, klingt blöd. Ja. Ich meine, lass uns über dein Kind reden. Mhm. Deine Freundin, also mit der Freundin hast du auch zusammen das Kind, die jetzt weg ist. Ja, richtig, ja. Ja. Was heißt das konkret? Du hast den Kontakt, der Kontakt ist nicht so gut zu dem Kind. Was heißt das? Also ja, wir haben regelmäßigen Kontakt. Also sie ist auch in regelmäßigen Abständen dann bei mir auch schon mal übernachten. Und das nächste Problem, was aber jetzt auch eigentlich damit nichts zu tun hat, sie wendet sich sehr viel ab von mir, weil wir diesen wenigen Kontakt halt haben. Ne? Also wie oft im Monat siehst du sie? Also ja, regelmäßig einmal die Woche. Ja. Für ein paar Stunden, so drei Stunden sind das, glaube ich, ja. Mhm. Drei bis vier Stunden. Und alle 14 Tage auch am Wochenende dann über Nacht. Aber das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, weil sie halt sich sehr abwendet von mir. Mhm. Wie alt ist sie, hast du es gerade schon gesagt? Zwei Jahre alt. Mhm. Ja. Mhm. Etwas über 2 Jahre alt. Mhm. Also das Ganze hat schon so leider Gottes seine Ausmaße genommen. Ja, das hat wirklich... Das ist schon pathologisch. Das Schlimme ist, ich habe mir einfach mal eingeredet, Junge, du schaffst das, du kriegst das noch irgendwie hin. Mhm. Ich habe mich aber auch nie so richtig getraut, bei den Richtigen anzusprechen. Mhm. Dann irgendwann, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Schönheit, sag ich mal, ich bin nicht schlank oder so, wie man das eigentlich von einem typischen DJ, ich sag mal, erwartet. Ja, aber ich glaube, diesen Bereich kannst du dir eh abschminken. Denke ich auch, ja. Ich bin auch jetzt zu alt dafür. Aber wie kam denn das eigentlich, dass du damals, als du noch jünger warst und noch nicht im Gefängnis gesessen hast, warum hast du denn da nicht mehr Power da reingelegt, dass du mehr Auftritte bekommst? Ja, ich habe es wirklich versucht. Ich habe mich auch an jemanden gewandt, der Promotion macht für einen großen Plattenunternehmen. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. Mhm. Der war auch hier bei uns in der Stadt, in der, ja, sagen wir mal, städtischen Diskothek hier angestellt. Okay. Und der hätte, also sicherlich hätte ich da irgendwas machen können unter Umständen, nur irgendwie, es hat nie hingehauen. Also egal, was ich gemacht habe, okay, ich wollte irgendwie nie mal. Also ich habe irgendwie versucht, ich habe auch immer Demos gemacht, auf CD gebrannt, da habe ich mir auch einen Brenner damals, wo die noch nicht populär waren, gekauft. Okay, Strich drunter, Vergangenheit. Ja? Vergangenheit, ja. Strich drunter, Stempel drauf, Vergangenheit gescheitert. Ja, ja, richtig. Also, derbstens, ja. Derbstens, ja. Ja. Ja, und jetzt? Ja, natürlich durch die Vorstrafe weiß ich auch leider nicht so richtig weiter, ne? Irgendwas muss passieren. Richtig. Also das ist ja wirklich, ist ja fast wie ein Suchtverhalten, was du da in den Tag legst. Ja, also ich sag mal, kaufsüchtig bin ich nicht, aber... Nein, aber auf diese Thematik bezogen. Ja. Ich biete dir jetzt mal ein Gespräch noch mit meinem Psychologen an. Das wäre nett, Ich glaube, das wäre nicht falsch. Kann man mit auf dieser Schiene dir ein bisschen helfen. Ja, weil das ein großes Problem, was das Ganze auch noch mit sich nimmt, finde ich zumindest, das ist, dass ich überhaupt nicht weiter weiß. Also ich weiß, ich will was. Mhm. Ich will auch arbeiten zum Beispiel. Ja. Nur aufgrund dieser Geschichte mit der Haft. Ja, ja, ist das natürlich alles schwer. Ich komme nicht weiter. Also ich stehe irgendwie immer im Kreis und stehe mir selbst im Weg. Ja? Mein Psychologe heißt Henning heute Nacht. Du legst bitte auf und er ruft dich gleich an und alles Weitere im Hintergrund. Wunderbar. Viel Glück wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Und gute Sendung. Vielen Dank. Dankeschön. So, ihr Lieben, extreme Hobbys heißt unser Thema. Das war nun schon sehr extrem, was wir da gerade gehört haben. Wer von euch hat ein extremes Hobby oder wer betreibt ein, was man so normales Hobby nennt, vielleicht extrem intensiv oder extrem außergewöhnlich? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Christian 20. Hallo Christian. Hallo Domian. Christian, was treibst du denn für ein Hobby? Betreibst du? Also, ich weiß nicht, ob dir die Sportart Wrestling was sagt. Ja, klar. Das ist, wenn dicke Männer miteinander kämpfen. Genau, ja. Ja. So, und das mache ich und 5 Kumpels von mir, aber halt viel härter als das, was man im Fernsehen so sieht. Wir machen es draußen. Bist du ein dicker Mann? Nee. Nee, du klingst, von der Stimme her klingst du wie ein ganz dürrer. Stimmt das? Ja, sagen wir mal, ja, na, ganz dürre, nee, würde ich nicht sagen. Wie viel wiegst du denn? Ich bin 1,87 und wiege 90. Wie? Also 92 Kilo. Ah ja, gut, dann bist du bist schon eine Kante. Ja, kann man sagen. Kann man so sagen, ja. So, und wie, was macht ihr jetzt genau? Du machst das mit Kumpels, aber noch extremer. Ja, viel extremer. Also draußen halt, da wo man es eigentlich nicht macht, da sind ja, wenn man so im Fernsehen sieht oder sowas. Immer in Hallen, ne? Ja, genau, und dann mit ein bisschen gepolsterten Ring und sowas. Genau. Ja, so machen wir das halt nicht. Wir machen das draußen, richtig, so hier auf so einer Wiese, sag ich mal. Und mit wirklich allen Gegenständen, die du dir vorstellen kannst. Und vor allen Dingen auch richtig, also gar nichts abgesprochen und so. Wie mit allen, mit was für Gegenständen? Ja, alles, was man findet, Holzlatten, manchmal Baseballschläger, wo wir Stachel da drum wickeln, Fernseher haben wir schon benutzt. Also, das heißt, ihr, ist das eine richtige Schlägerei, die ihr da veranstaltet? Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen? Halt so, ohne Regel, gibt es keine Regel? Nee. Es gibt keine Regel. Das heißt, du kannst mit dem Base, wie du es gerade gesagt hast, Baseballschläger, der mit Stacheldraht umwickelt ist, kannst du auf den anderen eindreschen. Ja. Komplett ohne ein Reglement. Ja, richtig. Das hat doch sicherlich zur Folge, dass, wie viele Jungs seid ihr? Also wir sind 6er, wir waren aber mal mehr gewesen. Also, teilweise haben wir aber schon welche aufgehört. Der eine musste, der hatte sich einen Halswirbel gebrochen. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Das heißt, ihr werdet euch doch bei jedem Kampf verletzen oder sogar sehr schlimm verletzen gegenseitig. Ja, wenn es nicht schlimm ist, sag ich mal, haben wir Glück gehabt. Es ist eigentlich immer ziemlich dolle. Aber wie lange machst du das schon? Seit ich 16 bin, 4 Jahre so ungefähr. So lange schon? Ja. Und wie oft warst du schon richtig heftig verletzt, dass du im Krankenhaus behandelt werden musstest? Boah, das Krankenhaus, sag ich mal, 20 Mal auf jeden Fall. So oft. Was war die schwerste Verletzung, die du davon getragen hast? Puh, die schwerste. Brüche und so habe ich schon gehabt, die schwerste. Brüche, wo? Welche Brüche, wo? Arm, Bein, Rippen. Ist alles mögliche eigentlich. Aber ich hab, sag ich mal, ich bin einer, der noch nicht so viele Verletzungen am Kopf, Gesicht hatte, so, sag ich mal. Und weißt du, was die schwerste Verletzung war, die du jemand anderem zugefügt hast? Na, ja, das war das mit dem Nacken, ja. Oder Halswirbel angebrochen war. Ah ja, da warst du schuld. Ja. Was hast du da mit dem gemacht? Du musst dir so vorstellen, so eine, sag ich mal, so eine Wiese so. Und da gibt's dann so ein Beton so, was so, sagen wir mal, 10 cm hoch ist, wie so ein Absatz so. Da habe ich den hochgenommen und dann halt mit dem Nacken so drauf fallen lassen so. Mich ein bisschen nach hinten nicht müssen, aber dass ich noch auf der Wiese lande und er da drauf fällt. Das heißt, rein theoretisch könnte es passieren, dass jemand ums Leben kommt dabei. Ja, wenn man ehrlich ist, ja. Was, wenn man was? Wenn man ehrlich ist, ja. Wenn man ehrlich ist, ja. Ja, ja. Du hast gerade gesagt... Manchmal frage ich mich selber, warum wir das machen. Vor allem einfach so, das ist ja nicht wie in irgendeinem Kickbox-Verein oder so. Das ist halt einfach so privat und dann so dolle. Sind da Zuschauer dabei oder macht ihr das alleine? Ja, manchmal kommen da schon Wecker, so Bekannte und so. Oder sowas, die das halt, sag ich mal, wirklich mal gut finden. Um ehrlich zu sein, ja, die gucken mir manchmal auch zu, ja. Aber die sind doch oft erschreckt. Ja, das wäre ich natürlich auch. Das wäre ich auch, und das bin ich jetzt schon, während du das erzählt hast, weil es ja extrem brutal ist und extrem gefährlich ist. Und ja. Ich will wirklich ganz klar die Frage an dich stellen, warum tust du das? Warum? Habe ich keine Antwort. Mensch, da streng dich an. Keine Antwort. Da war noch schon öfter Polizei gewesen und sowas. Das wollte ich gerade fragen, ob es nicht schon Konflikte mit der Polizei gab. Ja, aber die haben uns, die haben dann halt gesagt, also die haben gedacht, wir haben da jetzt Fremde verprügelt, sag ich mal. Wenn irgendwelche Leute das gesehen haben. Ach so. Ja. Und dann? Die haben gesagt, die können gegen uns nichts machen. Die haben gesagt, wirklich zu uns, dass wir bekloppt sind. Und die haben gesagt, die können aber insoweit nichts machen, weil da wirklich alle da zustimmen. Weil ihr es freiwillig mitmachen. Genau, weil ihr es freiwillig mitmacht. Sind die anderen Jungs so in deinem Alter, so um die 20? Ja. Wir sind 21 und 22, aber der Rest auch so wie ich, oder 19. Also ich kann dir nur sagen, als Außenstehender, wenn ich das so höre, ist das komplett bekloppt. Weißt ja, du? Das haben wir oft, ja. Ja, ganz einfach begründet. Weil du unter Umständen ein Menschenleben auslöschen kannst und willst du dein Leben lang mit der Schuld leben? Nee. So. Oder auf keinen Fall eigentlich. Nee, oder es kann auch sein, dass du so einen Schlag bekommst, dass du stirbst oder dass du querschnittsgelähmt bist nach einer schweren Verletzung. Kann sein. Ja. Gibst du mir recht? Auf jeden Fall, ja. Es könnte auch sein, dass irgendein Schlag oder irgendwas ins Auge geht, dass es ein Auge weg ist oder beide Augen weg sind. Auf jeden Fall, ja. Oder habt ihr irgendwelche Schutzmasken an, während ihr das macht? Nee, gar nicht. Gar nichts? Also ihr habt nur, was habt ihr an, während ihr das macht? Trainingshose und sowas so. Ganz also ganz normal. Ganz normal. Und was war das gerade mit dem Fernseher? Ihr schlagt mit Fernsehern auf euch? Ja, wir hatten da wir haben im Keller, also extra gezielt nach Gegenständen gesucht. Und da war halt so ein kleinerer, zwar aber halt ein richtiger Fernseher. Der war kaputt und den haben wir dann da mitgenommen. Ja. Und den hat dann zum Beispiel auch einer am Kopf gekriegt. Der wollte sich noch schützen, so, wollte die Hand davor halten. Wahnsinn. Hat nicht geklappt und der ist genau, also fast an der Schläfe, genau daneben gelandet. Hast du so viel Wut im Bauch generell in deinem Leben, dass du es da rauslassen musst? Ja, irgendwie schon, ja. Was machst du? Ja, was? Um ehrlich zu sein, ja. Was machst du? Im Moment öfter wütend und so. Was machst du so im Leben? Bist du arbeitslos oder hast du einen Job? Ja, arbeitslos. Hast du eine Schulausbildung? Abschluss? Nee. Wissen hat alles so angefangen denn und dann hatte ich jetzt, da hatte ich vor ein paar Tagen schon mal bei dir angerufen, bin ich nicht durchgekommen. Ja. Habe ich über 2 Jahre eine Freundin gehabt, die ich jetzt verloren habe und so. Ja. Aber nicht deswegen, das war auch so eine Situation. Aber die Freundin hat sich mit Sicherheit auch bedankt, wenn du solche Sachen machst. Oder? Fand die das gut? Nee. Natürlich nicht. Was sagen deine Eltern denn dazu? Wissen die das? Ja, die wissen das nicht mehr. Mit die bin ich dann schon verstritten gewesen, weil ich halt früher da Schule nicht richtig gemacht habe und sowas. Mhm. Mensch, Christian, da muss was passieren. Das kann doch jetzt die Vorstufe sein zu einer kriminellen Laufbahn, was du da gerade machst. Du, ich meine, es gibt ja nur dieses eine Argument, was wir gerade schon, wo du sofort gesagt hast, ja, hast du recht, du willst keinen Menschen umbringen. Nee. Nee, und du willst auch... Auf keinen Fall, nee, ich will auch... Und du willst selbst leben und willst auch selbst gesund bleiben. Ja, das ist kurios irgendwie, wenn ich kann, auf eine Art sage ich auch wirklich, dass ich eigentlich Serkin so richtig dolle verletzen würde, so, aber dann, wenn wir das halt machen, dann, ich weiß nicht. Weißt du, wenn du Bock hast auf einen Kassensport, wo man sich ja wirklich auspowern kann, dann such dir doch eine Kampfsportart, wo du wirklich auch nach Regeln trainieren kannst, unter Anleitung, oder geh boxen, geh in einen Boxclub. Da kannst du deine Aggression auch loswerden, aber in einem richtig ordentlichen Rahmen, in einem sportlichen Rahmen. Hm. Das wäre eine Idee. Was? Das wäre eine Idee. Ja. Also, das kannst du so nicht weitermachen. Nicht, weil ich hier den großen Moralfinger schwinge, sondern weil ich mir Sorgen auch um dich mache. Ich mache mir einfach Sorgen um dich. Ja, verstehe schon. Ja, du bist, ja, stimmt doch, was du sagst. Auf jeden Fall, gebe ich ja selber zu. Stimmt. Im Moment ist ja schon einiges bei dir nicht so gut gelaufen in der Vergangenheit, habe ich so rausgehört. Ja. So, aber du bist erst 20 Jahre alt, du hast noch alle Chancen. Du hast noch alle Chancen in der Hand. Verbau dir dein Leben nicht durch so einen Mist. Wie gesagt, such dir einen anderen von mir ist Kassensport, aber einen Sport. Ja, richtig nach Regeln und so, ja. Genau. Und aber zusätzlich parallel setz dich auf den Hintern und versuche irgendwie einen Schulabschluss nachzumachen oder dich zu verbessern oder eine Lehre zu machen, irgendwas, damit du vorankommst. Wo wohnst du denn im Moment? Ich habe, ich habe meine Wohnung, sag ich mal noch, die von Dings da bezahlt wird, ja, jetzt, Arbeitsamt hier. Also. Ja. Und das wird aber, denke ich mal, auch nicht mehr lange sein, weil die mir öfter so, sag ich mal, die bezahlen mir die Miete. Mhm. Und dafür müsste ich aber dann, sagen wir, wenigstens so einen Eurojob erstmal annehmen, so oder sowas. Ja. Aber das habe ich ja auch immer nicht gemacht. Da bin ich teilweise zu den Terminen nicht hingegangen und sowas. Ja. Und habe das halt alles sausen lassen, sag ich mal so. Schöne Scheiße. Ist halt jetzt so daran, dass ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich nichts mache, also ich habe noch eine Chance, aber wenn ich jetzt wirklich nichts mache, hier rausfliege. Ja, dann greif diese Chance, die du hast, greif sie. Ja, nicht, dass wir in 2 Jahren miteinander reden und sagst, ich sitze im Knast. Ja, will ich auch nicht, ne? Nee. Aber ich sag mal so, darauf soll es hinauslaufen. Ja, das, genau, aber jetzt kannst du, das ist jetzt noch ein Zeitpunkt, wo du bremsen kannst. Und dann bremse auch und pack die Situation beim Schopf. Mensch, Christian, mehr kann ich dir nicht sagen, aber ich hab dir jetzt alles gesagt. Ja, das werde ich auch versuchen, hast du weg, recht, ja. Weg von dieser Sache, von der du gerade gesprochen hast. Hm? Okay. Versuchen. Viel Glück und alles Gute, Christian. Ich würde mich gern, wenn ich soweit nochmal melden will. Sehr gerne, sehr gerne. Du bist sehr willkommen hier. Gerne. Okay. Christian, alles Gute. Danke, dass ich mit dir reden durfte. Gerne, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema extreme Hobbys. Habt ihr ein extremes Hobby? Wo vielleicht alle Leute so sagen, Mann, sowas? Oder wie abgefahren? Oder wie ungewöhnlich? Sowas habe ich noch nie gehört. Dann meldet euch hier bei uns und ich unterhalte mich gerne mit euch. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Jan. Jan ist 27. Hallo Jan. Hallo. Jan. Hallo Domian. So, extreme Hobbys. Ja, mein extremes Hobby ist Car-Hi-Fi. Das was? Also Musik im Auto, Car-Hi-Fi. Car-Hi-Fi. Car-Hi-Fi, genau. Auto-Hi-Fi. Also, Auto-Hi-Fi. Ganz genau. Ich habe eine Anlage in meinem Auto im Wert von etwa, also ohne Arbeitsstunden, 11.000 Euro. Nein! Doch. Ja. In was für einem Auto? In einem Golf 4. In einem Golf 4. Wie alt ist der? Der ist Baujahr 2003. Ja. War 7 Jahre alt. Für 11.000 Euro eine Anlage drin? Ja, genau. Wie viel? Also nur an Hardware, an Lautsprechern, an Verstärkern, an Radio, Prozessoren. Da kannst du doch nie in Ruhe irgendwo dein Auto stehen lassen. Ja, doch. Also mein Auto sieht von außen eigentlich überhaupt ganz normal aus, wie so ein 0815 Golf 4. Ja. Und ja, man kann halt nur ein bisschen auf dem Armaturenbrett ein paar Lautsprecher sehen, aber mehr nicht. Du bist wahrscheinlich so einer von denen, wenn man auf der Autobahn fährt, ganz normal, und plötzlich hört ein Buff, Buff, Buff, Buff. Nein. Genau deswegen rufe ich an. Ah. Genau deswegen rufe ich an. Ich bin nämlich genau die andere Klientel. Ah. Mein Auto ist auf Klang getrimmt. Achso, es geht nicht um extreme Lautstärke? Nee, genau. Ich möchte dem Klischee eigentlich entgegenwirken, dass wenn man sagt, oh, du hast eine Anlage im Auto, ja, boah, wie viel Watt hast du denn da? Und ja, wie viel Watt hast du? Und wie laut ist das? Wie viel Watt hast du? Etwa 1000. Boah, ich werde wahnsinnig. Ja. 1000 Watt? Ja, circa. In einem Golf 4? Ja, das ist aber nicht viel im Endeffekt. Also das ist halt jetzt alles auf Klang getrimmt. Also da spielt Watt eigentlich gar keine große Rolle. Was hörst du denn am liebsten für Musik? Also eigentlich so all das, was auf 1Live läuft. Ah ja. Nee, so 0815, also alles mögliche. Charts rauf, runter. Ja. Ein bisschen schottische Folklore. Ah ja. Und du drehst es wirklich nicht übermäßig auf? Ja, ich kann aufdrehen, aber ich bin jetzt nicht so der Prollo, der meint, Ellbogen aus dem Fenster und dann... Es kommt dir wirklich auf den Hörgenuss an, nicht genau, auf das Zuballen. Nein, auf den Hörgenuss, genau. Ja. Und also ich mache auch bei Wettbewerben mit. Also da gibt's eine Szene, die halt dem Klang im Auto verschrieben ist. Das ist die Aria, so heißt das. Aha. Heißt Are You Authentic? Also da geht's rein nur um den Klang im Auto. Nicht um Lautstärke, nicht um Bum-Bum. Achso, und das sind richtige Wettbewerbe, wo man auch gewinnen kann. Da bin ich auch schon mal deutscher Meister gewesen. Nein! Ja. Heißt das wirklich Car-Hi-Fi? Mein Hobby ist Car-Hi-Fi, sagt man das so? Ja, genau. Ja. Habe ich ja noch nie gehört. Bist du deutscher Meister geworden? Ja, das ist schon was länger her. Das war so meine erste Ausbaustufe von der Anlage. Da habe ich noch in der Einstiegsklasse bin ich noch gestartet und kannst du das denn selbst dir alles so zurecht tüfteln im Auto oder macht das in der Werkstatt? Das ist das gerade, was mir an dem Hobby so Spaß macht. Also es ist nicht einfach nur, dass man sich ins Auto setzt, man schmeißt die Anlage praktisch rein, die Lautsprecher, man macht sie fest und schließt sie an, sondern da ist halt unheimlich viel Einstellarbeit auch noch drin. Also du baust auch selbst ein? Ja klar, ich habe alles selber eingebaut. Kommst du vom Fach? Bist du irgendwie Auto? Nee, ich bin Industriemechaniker. Naja gut, aber so handwerklich schon talentiert dann. Ja, kommt mir entgegen, ja. Das heißt, du hast das rohe Material dir gekauft und du brauchtest dann keine Werkstatt, um das alles ganz toll einzubauen. Ist das das ist alles in der Garage gemacht. Wie viele Stunden Arbeit stecken da drin? Also jetzt im Moment in der Ausbaustufe, also das ist immer weiter verfeinert worden, immer wieder was verbessert worden, je nachdem wie das Budget halt da ist. Wie lange habe ich da dran jetzt? Also reine Arbeitszeit würde ich mal sagen, bestimmt 500 Stunden. Ja, kann man wahrscheinlich schwer sagen so. Genau, weil es immer wieder ist. Aber du bist Industriemechaniker, sagst du? Das heißt, du hast einen ganz normalen Tagesjob mit 8 Stunden oder so in der Richtung. Verbringst du jeden Abend am Auto? Nicht jeden Abend, aber im Moment ist meine Anlage halt fertig gebaut. Im Moment setze ich mich nur noch rein und stelle ein. Also ich habe einen Prozessor im Auto. Und höre und stell halt ein. Führt das denn dazu, dass du dann auch so ein bisschen cruist, einfach ein bisschen rumfährst und das genießt? Genau. Ja. Also spazieren fährst dann, ne? Hast du eine Freundin? Ja. Ja, und was sagt die zu dem Hobby? Ja, sie akzeptiert es, sag ich mal so. Aber sie akzeptiert es gut. Weil sie ja sicherlich doch in den letzten... Wie lange hast du die Freundin? Die habe ich jetzt fast 3 Jahre. 3 Jahre. Und ich gehe mir davon aus, dass du dieses Hobby schon länger hast? Genau, ja. Also ich habe auch von vornherein gesagt, ich habe das Hobby und wenn wir mal zusammenziehen, wir sind vor 2 Jahren sind wir zusammengezogen. Ach so. Und Also da musst du mit leben, dass ich mal ans Auto gehe und dann einfach mal was baue und bastle. Genau, und da sind ja einige Stunden, wo sie dann alleine zu Hause saß und du im Auto, unterm Auto lagst. Ja. Andererseits hat die Schöne natürlich den großen Vorteil, dass sie hervorragend entertained wird, ne, in dem Auto. Ja gut, wenn sie als Beifahrer mitfährt, nicht. Nein, warum nicht? Dann, weil das alles auf dem Fahrersitz eingestellt ist. Ach so. Ja, gut, das ehrlich, geht, aber ich dachte, das könnte man so, dass man, egal wo man sitzt im Auto, das dann genießt. Das könnte man machen, aber alleine bedingt nur dadurch, dass man halt Laufzeitunterschiede hat, dass du sitzt ja links im Auto. Ja. Dadurch hast du die linken Lautsprecher näher am Ohr als die rechten. Dadurch entsteht ein Laufzeitunterschied. Das heißt, weil der Schall halt ja eine gewisse Zeit braucht, um am Ohr anzukommen. Das ist aber jetzt Physik, das geht zu sehen. Geht zu weit, das können wir uns alle gar nicht richtig vorstellen. Das heißt, wenn ihr beide zusammen Auto fahrt, schaltest du die Anlage gar nicht ein? Doch, klar, natürlich. Aber ja, natürlich. Klar. Also ein bisschen hat sie dann doch davon, was? Ja, klar. Also es klingt ja generell gut, aber jetzt so von der Ortung her, von den Personen, wenn man jetzt, sag ich mal, eine Band auf der Bühne stehen hat. Ja, es ist halt so, dass ich wie als wenn man im Konzern ist und du stehst vor der Bühne. Ja. Mann. Du kannst halt peu à peu jedes einzelne Instrument, kannst du raushören, kannst du, wenn du die Augen zumachst und du hörst das, weißt du direkt, wo derjenige steht. Wahrscheinlich auch ganz, ganz toll für klassische Musik, ne? Da hat man das Gefühl, man sitzt im Orchestersaal. Ist zwar nicht so meine Musik, aber danach stelle ich halt ein. Also ich höre es auch sehr oft. Ja, aber wichtige Frage finde ich bei dieser ganzen Thematik. Du sagst zwar, dass du das nicht so volle Kanne hörst. Das finde ich auch sehr assi immer, wenn die Jungs da mit der volle Dröhnung rumfahren. Aber auch in deiner Lautstärke, da das ja schon sehr intensiv ist, hörst du die Geräusche auf der Straße, also wenn von ferne ein Krankenwagen kommt oder so? Ja, das ist aber zögerlich jetzt, ne? Also ja, das kommt aber jetzt daher, dass mein Auto abgedämmt ist, weil das rappelt ja auch alles teilweise. Mhm. Und also generell ist es so, als wenn man, ich habe halt einen Golf 4, der ist halt nicht so abgedämmt, sag ich mal, wie jetzt ein Mercedes oder ein BMW. Ja. Und das habe ich halt so gemacht, dass das Außengeräusch wird schon sehr gut abgedämmt. Das heißt ja, du fährst mit einem gewissen Sicherheitsrisiko. Würde ich mal nicht sagen. Doch, wenn jemand hinter dir hupt, hörst du gar nicht. Ja, doch, natürlich. Das ja, klar. Sowas, ja, das ist ja jetzt nicht, dass ich so wirklich richtig laut höre. Ja, also, ich will mir halt nicht dadurch nicht die Ohren zerstören. Wann bist du? Du bist jetzt 27, in welchem Alter bist du auf dieses Hobby gekommen? Mit 18. Mit 18, also mit Beginn des Führerscheins und des Autofahrens. Ja, genau. Ja. Also ich war in der Ausbildung und ein Ausbildungskumpane, der hatte halt schon ein bisschen Anlage im Auto, halt nur so ganz normal, einen kleinen Subwoofer hinten im Kofferraum, einen Lautsprecher vorne, ein anderes Radio. Mhm. Und da dachte ich mir, ach, das hört sich ja ganz gut an und willst du auch haben. Und so warst du infiziert. Peu à peu angefangen, ja. Ich würde mir das aber trotzdem zusätzlich versichern lassen. Habe ich auch. Hast du? Das wäre nur sehr schade, wenn da irgendwas passieren würde. Ja, und, ja, das ist auch angegeben. Also wenn man einen Mehrwert über 10.000 Euro hat, muss man auch angeben, warum. Das ist alles. So, das habe ich jetzt gelernt. K-Hi-Fi, dass das so heißt, wusste ich nicht. Viele von uns Zuhörern hier vielleicht auch nicht. Interessant, sowas zu machen. Und vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt auf Qualität und nicht auf Lautstärke. Genau. Jan, ich danke dir und viel Spaß weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war der Jan und hier ist der Peter. Peter ist 23. Hallo Peter. Hallo. Hallo. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir für ein extremes Hobby erzählst. Ich fahr Straßenrennen. Du fährst Straßenrennen? Genau. Was heißt das? Mit dem PKW. Also ich und meine Freunde, beziehungsweise jetzt eigentlich nur ein Kollege, ich und der Klausi, wir tunen unsere Fahrzeuge und nehmen dann an so gewissen Straßenrennen teil. Illegalen Straßenrennen? Genau. Auf Landstraßen? Es kommt drauf an. Also meistens sind es so Landstraßen oder halt irgendwelche Seitenstraßen von irgendwelchen Firmengeländen. Aber das sind Straßen, die schon auch öffentlich befahren sind. Also während ihr Straßenrennen fahrt, könnte es sein, dass da auch jemand anders vorbeikommt? Da stehen schon immer welche vorne, falls was, und sagen dann im Voraus Bescheid oder geben irgendwelche Zeichen, dass da halt kein Rennen jetzt gestartet werden darf. Ja, jetzt habe ich das gar nicht richtig verstanden. Fährst du mit gegen deinen Freund Straßenrennen oder macht ihr das mit anderen Jungs zusammen? Nee, da kommen auch andere Jungs, also ich und ein Freund, wir haben uns das Hobby jetzt zusammen gemacht. Ja. Wir haben uns einen Wagen zusammengeholt, den halt jetzt auf Vordermann gebracht. Mhm. Und haben jetzt am Freitag das erste Rennen damit. Ja. Und ja, wollen wir mal schauen, was das so bringt. Gegen was, jemand anderen halt fahren wir. Das wird dann immer vor Ort per Lose gezogen. Was für ein Auto fährst du? Jetzt zur Zeit haben wir uns einen VW Corrado geholt. Ja. War mal ein VR6, den wir jetzt auf 3,2 Liter Quattro Turbomotor umgebaut haben. Mhm. Und ja, also der läuft zwar gut. Schauen wir mal, was der so auf der Straße bringt. Mhm. Ist natürlich eine illegale Sache, ne? Ja, das schon, genau. Mhm. Wie oft hast du das schon gemacht? Bis jetzt 4 Rennen hatte ich. 4 Rennen. Genau. Ich muss nochmal darauf zurückkommen, auf die Gefährdung. Genau. Du gefährdest definitiv nicht andere Menschen? Nee, also da gehen wir schon genug Vorsicht und Rücksicht, sagen wir mal, dass da jetzt keiner kommt. Also wir machen das jetzt auch nicht auf irgendwelchen, sagen wir mal, Landstraßen, wo jetzt zum Beispiel Leute noch herum am Fahren sind nachts, mhm. weil da kann ja einiges passieren. Also jetzt seit Absolut. Der Zeit, ich bin jetzt schon seit 5 Jahren bin ich dabei, ja. und habe, sagen wir, Gott sei Dank noch keinen Unfall miterlebt. Ja, aber nochmal, erklär's mir nochmal genau. Wenn ihr macht das ja schon auf Landstraßen, wie du es am Anfang gesagt hast. Ja, gibt genau. Es kommt. Wie verhindert ihr denn, dass da andere Autos dann auch normale Autos zu der Zeit fahren? Nee, wenn wir das auf Landstraßen machen, dann machen wir das, dass da direkt 2 nebeneinander fahren, mhm. und man eine Sicht von mindestens irgendwie 1,5 Kilometer haben. Und dann machen wir einfach nur ein Beschleunigungsrennen, halt vom zweiten Gang bis, sagen wir mal, 160 Sachen. Und dann im Voraus steht dann jemand einer, der uns abbremst, und halt dann sieht man, wer von den beiden halt gewonnen hat. Mhm. Warum? Dann wäre es doch viel einfacher. Warum macht ihr so etwas nicht auf einem dafür freigegebenen Gelände? Ja, diese freigegebenen Gelände sind zu den Zeiten, wo wir das halt machen, nicht immer verfügbar, sagen wir mal. Ja gut, aber ihr könntet euch ja eine Zeit aussuchen. Ich glaube, ich weiß nicht, woher du anrufst, hier in der Eifel auf dem Nürnbergring kann man, glaube ich, für solche Sachen das mieten, und es gibt überall in Deutschland solche ja, natürlich, solche Anlagen. Aber, warum macht ihr das nicht? Das gibt ja schon den gewissen Kick, so draußen die Straße zu radieren. Also, den gewissen Kick, warum? Wenn da doch kein anderer auftaucht. Verstehe ich jetzt gerade nicht genau. Ja, du sagst, der Kick, weil es verboten ist, oder woher kommt der Kick? Ja, einerseits, weil es verboten ist, hm? Und andererseits ist es auch so, wie soll ich das jetzt genau sagen, das kostet auch Geld, jedes Mal am Nürburgring zu fahren, sagen wir ja, mal. Ja, klar, natürlich, ja. Genau, und ich glaube nicht, dass jetzt die Leute, die da halt mit uns fahren, irgendwie jetzt dementsprechend so drauf werden, immer halt zur Eifel, zum Nürburgring zu fahren, mhm. und halt dort dann ein Rennen zu machen. Seid ihr schon mal mit der Polizei in Konflikt gekommen? Ja, was heißt in Konflikt gekommen? Also wir hatten mal in Anführungszeichen eine Verfolgungsjagd, aber da hat die normale Polizei keine Chance. Die Polizei hat euch verfolgt? Genau. Mhm. Und die hat euch nicht bekommen? Nee, genau. Mhm. Also vielleicht wurde da jemand anderes erwischt. Die anderen Leute kennt man so speziell nicht. Mhm. Aber das heißt aber spätestens da, als ihr die Verfolgungsjagd hattet, saßt du auch im Auto? Ja, klar, ja, genau. Da saßt du im Auto. Da seid ihr ja auf einer Normalstraße gefahren. Wahrscheinlich wie die Wahnsinnigen. Natürlich. Ja, natürlich. Einerseits schon, ja klar. Das klar. Natürlich schon. Das heißt, das da schon. Hätte schon etwas ganz Heftiges passieren können. Es hätte natürlich. Ihr natürlich. Hättet einen anderen Menschen mit verwickeln können. Daran, genau. Ne? Genau, das auf jeden Fall schon. Also. Und da finde ich, ist der Knackpunkt. Ich habe nichts gegen Rennen und wenn ihr Spaß habt, am schnellen Autofahren habt. Aber wenn auch nur ein Hauch der Gefahr besteht, dass ihr andere damit reinzieht, habe ich da kein Verständnis mehr für. Nee, klar, das ist schon verständlich. Nee, nur ich meine, okay, da ist schon wieder so eine Sache, wenn da halt auf Adrenalin jemand abhaut vor der Polizei, da kann man jetzt nicht sagen, man passt hundertprozentig auf. Ja, das nein, ist richtig. Nicht. Nee, natürlich nicht. Nur ich sollte sagen, die gewisse Acht gibt man da schon drauf. Also man fährt jetzt nicht wie ein Bekloppter jetzt mit, sagen wir mal, 120 um die Kurve und guckt nicht da links und rechts. Mhm. Also man achtet da schon drauf, man will auch das eigene Fahrzeug nicht jetzt. Dennoch, es ist natürlich nicht umsonst, ist es verboten. Wenn das alle machen würden, wären wir auf der Straße, wäre das ein Kriegsschlachtfeld genau, auf der genau. Straße. genau, genau. Deshalb machen wir das auch eigentlich nachts. Also nicht jetzt tagsüber, um halt noch mehr Sicherheit auf sich, auf die sichere Seite zu begeben. Okay, das ist natürlich schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber auch nachts fahren, genau. fahren andere Leute. Genau, Auto. Das ist schon richtig. Also ja, klar. Die Frage, warum ihr das macht, beantwortest du mit? Ja, der Kick. Der Kick. Genau. Und der Kick ist eben nicht da, wenn ihr auf dem Nürburgring das machen würdet. Ja, auf dem Nürburgring, da kann man schnell, das Auto schnell zum schnellen Fahren bringen. Hm. Nur halt der Kick, gegen jemand anderes zu gewinnen, an den Wagen zu schrauben, zu wissen, was man da selbst zusammengeschraubt hat. Hm. Das ist die Sache. Das weißt du, hinzu kommt ja auch noch, Peter, das habe ich ja gerade schon mit dem Jan auch besprochen. Ja. Du gefährdest dich ja auch bei so einer Sache enorm. Da kann ja auch unter Umständen könnte ja ein extrem schwerer Unfall passieren. Ja, das schon. Ich weiß natürlich, du bist ein toller Autofahrer, ist mir völlig klar, aber die tollsten Autofahrer können auch gegen den Baum semmeln, das wissen wir. Natürlich, ne? Da sagt ja keiner was dagegen, das ist schon richtig. Und das nimmst du in Kauf? Ja, schon. Also wir machen auch, das sind ja überwiegend Drag Racing, das sind jetzt keine Strecken, die wir fahren, die jetzt irgendwie eine Acht drin haben, eine Kurve oder sonstiges. Das sind eigentlich überwiegend halt nur Strecken, die jetzt 500 Meter bis einen Kilometer sind, wo man einfach nur das Fahrzeug von 0 auf 200 beschleunigt. Trotzdem. Hast du eine Freundin? Ja. Was sagt die? Ja, die Lori Glory, die steht zu mir. Die steht zu dir? Die findet das gut? Die sagt, ja, finde ich cool, mach mal. Ja, nee, so gut findet die das auch nicht, aber die ist zwar ab und zu manchmal dabei und die sieht, das ist harmloser, als es sich anhört. Hm. Wissen deine Eltern Bescheid? Jein, also die wissen, dass ich an meinen Fahrzeugen tune, aber nicht direkt, dass ich halt so illegale Straßenrennen fahre. Ja, mir wäre wohler, wenn du es nicht mehr machen würdest. Ja, bestimmt. Ja, im Ernst. Im Ernst, wirklich. Ja, in dem Moment, weißt du, man lacht und ist so locker dabei. In dem Moment, wo irgendwas Krasses passiert, lachen wir beide nicht mehr. Nee. In dem Moment ist es todernst. Genau. Nee, da habe ich schon, das ist schon richtig, genau. Zudem ist es auch nicht gerade so schön für dich, wenn ihr irgendwann gepackt werdet von der Polizei und ist auch nicht so eine schöne Auswirkung. Ja, es ist ja auch nicht so, dass wir diese Rennen jetzt jede Woche, jeden Tag oder sonstiges machen. Also das passiert alle 2 Monate mal. Und ist ja auch nicht, dass man jetzt jeden Monat irgendwie sagt, ja okay, ich fahre mit. Das fährt man vielleicht mal im halben Jahr oder so mit, weil spielt ja auch eine Menge Kohle mit drin. Wenn du, lass uns mal ein Gedankenspiel durchspielen. Du bist ja nur auch schon, was bist du, 23, nicht 28, na gut, aber 23. Genau. Du wirst ja vielleicht irgendwann auch mal Kinder haben. Ja, natürlich. Versuch dir mal vorzustellen, du bist 20 Jahre älter und hast einen Sohn in deinem Alter und der macht das. Ja, da wäre ich nicht so begeistert von. Wisse, haben wir's. Ja, genau, nee, ist schon richtig. Ja, deshalb bringe ich das meinen Eltern jetzt auch nicht direkt so bei, dass ich denen sage, ja, hier, hör mal, ich fahre jetzt diese Rennen und sonstiges. Mhm. Also, weil meine Eltern sind auch nicht wirklich davon begeistert, dass mein Auto halt so viel Leistung hat. Ja, es geht ja nicht um die Eltern, es geht jetzt um dich. Klar. Nur, die sind halt davon nicht begeistert. Ja. Und wenn ich denen jetzt sagen würde, ich fahre halt noch Rennen, ich glaube, die würden auch umkippen, glaube ich. Das glaube ich allerdings auch, Peter. So, jetzt hoffe ich, dass dieses Gespräch zumindest bewirkt hat, dass du ein bisschen drüber nachdenkst, was das Krasses bewirken kann. Mhm. Und eigentlich, dass es nicht wieder vorkommt. Ja, das ist, ich selber feiere auch nicht jedes Mal. Also wie gesagt, ich habe mir halt mit einem Freund das Fahrzeug gekauft und das halt abwechselnd. Ja. So, danke ich für den Anruf und für die Schilderung. Alles klar, kein Problem. Alles Gute, Peter. Alles klar, tschüss. Ebenfalls. Ciao. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir, falls es euch interessiert. Manchmal fragen mich ja die Leute, ist das eigentlich immer live, was ihr da nachts macht? Und dann sage ich, na klar, es ist live. Das ist mal ganz, ganz selten, wenn ich krank bin oder so, dann gibt es hier eine Aufzeichnung, aber sonst ist das immer live. Sonst ist ja auch der Reiz so verloren von dieser Sendung, wenn das nicht live wäre. Doro, 32, guten Morgen. Guten Morgen. Doro, du bist die erste Frau. Ja. Haben Frauen keine extremen Hobbys? Ja, sehr, sehr extrem außergewöhnliches Hobby. Jetzt bin ich gespannt, erzähl. Ich sammle Barbie-Pferde. Was sammelst du? Barbie-Pferde. Barbie-Pferde? Ja. Also so kleine süße Pferdchen? Ja. Die so Barbie-Puppenmäßig hergestellt werden? Ja. Siehst du, das ist doch gleich wieder ein Frauenhobby. Die Jungs fahren Autorennen und die Mädchen sammeln Barbie-Puppen. Also Barbie-Pferde. Ja, aber dafür ist, sind die Barbie-Puppen nicht so gefährlich. Da hast du recht. Da sind mir die schon sympathischer, hast du recht. Gehört das denn, ich habe mich mit diesem Barbie-Zeug überhaupt nicht aus, gehört das zum Sortiment von Barbie? Ja. Das sind ja auch speziell Pferde für Barbie. Achso, damit die große... Die auch von weiß der Kuckuck, von Steffi Love, diese billigen Nachmache und die interessieren mich gar nicht. Die finde ich nämlich, salopp gesagt, hässlich. Barbie-Puppen sind doch die, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, ich weiß das von ganz früher noch, von Freundinnen oder sowas hatten, die Puppen mit den langen Beinen. Ja. Ja, und dann sitzt diese lange Barbie-Puppe auf einem Pferd. Ja. Geht das? Ja, klar geht das. Ja. Und die wie haben, viel... Die ja? haben, ja, Gelenke... Ja. Genau, also ja, nicht wie wir Menschen, die haben andere Gelenke, aber die haben auch Gelenke, wo man die Beine knicken kann und dann setzt man die da drauf. Du bist 32 Jahre alt, wie lange sammelst du schon diese Pferdchen? Seit meinem 16. Lebensjahr. Und wie viele Pferdchen hast du? So um die 300. Um die 300, aber gibt es so viele verschiedene Sorten? Ja und nein, ich sprühe die ja auch um, also das ist, also ich meine, hast du schon mal rosa Pferd auf einer Weide gesehen? Ein rosa Pferd? Ja, sehe ich. Ständig hier um Köln. Ich meine lebendiges. Nein. Wie viele Originalpferdchen von Barbie gibt's denn? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Aber es gibt schon so um die 100 Stück oder so. Ach, doch, so viele? Ja, so doch. Und du? Gibt ja jedes Jahr. Und die werden ja schon seit den 70er Jahren oder so gemacht. Und ich weiß das alles gar nicht. Ja, kann sein. Gibt es... Vielleicht auch erst seit den 80ern. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Nein, um Gottes Willen, nein. Aber schon so lange, seitdem ich mich zurückerinnern kann. Und jedes Jahr gibt es ja mindestens zwei neue Pferde. So, und du erweiterst das Sortiment, indem du das ein oder andere Pferdchen zum Beispiel rosa ansprühst. Nee. Gibt's rosa. Achso, die gibt's rosa. Und ich sage, rosa Pferd? Na, also irgendwie finde ich das doch ein bisschen komisch. Ja. Und ich sprühe mir die ja halt... so wie ich das will. Ach also ich so. Meine, ich habe noch nie ein Appaloosa gesehen von Barbie. Gibt es ein einziges, das ist ein Appaloosa, das ist eine spezielle Rasse, die mit Flecken gezüchtet wird, so wie die Dalmatiner bei Hunden. Mann, das ist ja, wir sind ja ganz speziell jetzt. Das heißt, wenn ein rosa Pferd ist nicht so dein Geschmack und dann sprühst du es um, machst es braun. Ja. So. Du bist aber auch ganz schön jeck, sag ich mal. Ja, ich weiß, ich habe einen Knall. Ich weiß das. Das sagen wir hier in Köln, das meinen wir immer sehr nett, wenn jemand sagt, du bist ja Jeck drauf. Das meinen wir sehr, sehr, sehr freundlich. Naja, Kölle Alarm. Genau. Das ist eine Sache für sich. Das kostet auch eine ganze Menge Kohle, ne, diese Pferdchen. Was kostet also ein Pferdchen? Also wenn du den Laden regulär kaufst, so je nachdem, welche was für Kinkerlitzchen und Schnickschnack dabei sind, können die 60 Euro kosten, aber die normalen ohne Kinkerlitzchen und Schnickschnack so um die 30. Na immerhin, kaufst du sie denn nicht regulär im Laden? Ich hole die mir aus dem eBay oder vom Flohmarkt. Ach so. Und deswegen muss ich die ja teilweise umsprühen, weil die sind dann dermaßen schlechten Zustand, weil sie ja von Kindern vorher bespielt worden sind. Ja. Ist ja eigentlich ein Kinderspielzeug und werden dann durch die Gegend geschmissen und in die Spielkiste und dann bricht sich ein Bein oder Haare abgeschnitten, eine Kratzer und ja. Das sieht dann nicht mehr schön aus. Warum? Warum dieser Spaß an diesen Pferdchen? Ja, typisch Frau halt, Frauen lieben Pferde. Ja, aber warum nur gerade diese Barbie-Pferdchen? Du könntest ich weiß nicht, ich finde die einfach schön, ich finde die hübsch. Ist ja interessant, du könntest ja auch zu mir sagen, ich sammle Barbie-Puppen. Nein, es sind Barbie-Pferdchen. Nee, Puppen brauche ich nicht, ich bin selber ein Mensch. Eine Puppe ist ja nur eine Nachbildung von einem schönen Menschen. Ja, und ein Pferd ist eine Nachbildung von einem schönen Pferd. Ja, aber ich kann mir kein Pferd leisten. Kein echtes. Also muss ich mir eine Alternative suchen. Haben die auch Namen? Ja, jedes hat seinen Namen. Die vielen hat jedes einen Namen? Ja. Zum Beispiel? Alaska, Dollar Girl, Fury. Aber da kommst du doch durcheinander bei den vielen. Nö, gar nicht. Nee, Nemoe und ja. Wo stehen die denn? In der Vitrine im Wohnzimmer und eine andere Vitrine steht im Flur. Eigentlich muss deine Wohnung doch dann auch ziemlich vollgestellt sein mit diesen Pferdchen. Ja. Was sagen denn deine Freunde oder Bekannte, wenn die dich besuchen? Naja, meine Schwester, mein Vater sagen, du spinnst, du hast einen Knall, bist du verrückt geworden, zeigen mir einen Vogel. Ja. Und hast du einen Liebsten? Ja, mein Freund, der sagt, Das ist halt dein Hobby. So andere, die tun, weiß der Kuckuck was sammeln, Briefmarken oder irgend so ein langweiliges Gesocks. Du sammelst halt deine Barbie-Pferde. Ja, siehst du, so. Jeder hat sein Hobby. So muss der Freund doch sein. Also ein toleranter Freund. Ja. Und er redet ja... Ich toleriere ja auch seine Macken. Was hat er denn für ein Hobby? Was sammelt er denn? Er hat kein Hobby und er hat auch... er sammelt auch nichts, aber er hat auch seine Macken. Jeder Mensch hat seine Macken. Du bist ja schon im Alter von 32 und nicht 22 mehr. Ist das so ein Hobby, wo du denkst, ach, da kann ich alt mit werden. Ich sammle die, bis ich eine alte Frau bin. Ja. Warum denn nicht? Die können doch hier stehen, bis sie... Natürlich. Ja, bis ich verfall. Die müssen auch mal geputzt werden, ne? Oder Staub gewischt werden oder sowas. Ja. Oder? Hast du auch mit zu tun? Och, die stehen ja in der Vitrine, die meisten. Die ja, stimmt, Staub. Da kommt nicht so viel rein. Da kommt nicht so viel rein. Sprichst du mit den Pferden auch? Nicht mehr. Also das hat damals mit 16 angefangen. Da hat man dann wirklich jeden einen Namen gegeben und auch jeden irgendwie in die Augen gesehen. Das hört sich jetzt blöd an, das kann sich keiner vorstellen, der nicht so eine Fantasie, so eine ausgeprägte Fantasie hat, aber ich gucke denen in die Augen und weiß, die haben den und den Charakter. Ja, natürlich, jedes Pferd ist anders, so auch jedes Barbie-Pferd. Ja. Ne, da gibt's die Sensiblen und da gibt's die Stillen und die Aggressiven und so weiter. Gibt's auch Hengste? Also ich habe zwar Hengste, aber eigentlich gibt's keine Hengste. Es gibt von Steffi Love diese Fellpferde. Ja. Die haben so einen Fellüberzug. Ja. Die haben tatsächlich ein Schwänzchen drunter. Aha. Aber die normalen Barbie-Pferde die sind geschlechtslos. Mattel, die sind ungeschlechtlich. Ja. Aber die Fellpferde haben alle ein Pimmelchen. Und gefällt dir das Pimmelchen? Da ist halt ein Hengst, ne? Ja, ein Hengst, ja klar. Also die gefallen dir auch. So. Wenn, ich habe auch ein paar Stoffpferde, ja. Wenn, von denen gibt es allerdings nicht so viele wie von denen. Aber du bist ja dann wirklich eine aus tiefem Herzen eine Pferdeliebhaberin. Ja. Das heißt, wenn du es dir erlauben könntest, wenn du Geld hättest, würdest du dir auch ein wirkliches Pferd kaufen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Dabei geht es mir nicht mal ums Reiten, es geht mir um den Umgang mit dem Tier. Weil du diese Art der Tiere, weil du einfach die Rasse und die Gattung der Tiere sehr magst. Ja. Pferde. Weil ich einfach überhaupt tierlieb bin. Ich habe auch zwei Katzen. Ja. Ohne die zwei Katzen würde ich jetzt hier nicht sitzen, mich mit dir unterhalten. Das kann ich dir versprechen. Ja. Also Pferde sind natürlich auch sind tolle Tiere, finde ich auch. Ganz toll. Du, das ist ein ungewöhnliches Hobby, habe ich auch noch nie so gehört. Ich glaube, es gibt auch nicht viele, die so einen Knall haben wie ich. Naja, ich wusste ja gar nicht mal, dass es Barbie-Pferde gibt, aber das wissen sicher andere Leute schon. Aber naja, also jeder nach seiner Fasson, ne? Und wenn du Spaß daran hast, dann wünsche ich dir viel Spaß weiterhin mit deinen süßen Pferden. Ja, danke schön. Alles gut. Dumian, ich möchte dir noch sagen, was du eine tolle Sendung hast. Du danke. Hast bestimmt tausende Leuten schon das Leben gerettet. Das finde ich, muss mal gesagt werden, ist ganz, ganz wichtig, deine Arbeit. Dankeschön. Und ich hätte ganz gerne ein Autogramm. Sehr gerne. Du legst auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Ja, super. Alles Gute. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Was wir heute alles hören. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es ist irgendwie, zieht diese Sendung mehr Männer an, habe ich den Eindruck. Jetzt haben wir nämlich wieder einen Mann. Kemal, 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kemal. Hallo. Was hast du denn für ein extremes Hobby? Motorradfahren. Motorradfahren? Beziehungsweise gehabt. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, ging sich halt in Adrenalinkicks halt, ne? Rasen, auf einem Rad fahren bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Bis zu welcher Geschwindigkeit bist du gefahren? Also ich habe zum Beispiel bei 190 hebe ich den hoch und ziehe ihn hoch bis 260, 270 auf einem Rad. Auf der Autobahn? Ja. Das ist ja unfassbar. Hat man da überhaupt noch eine Macht über die Maschine? Ja, in dem Sinne schon, dass man bei den kleinsten Bremsbetätigungen, dass der vorne direkt runtergeht. Ne? Oder man muss ja nur Gas los, dass aber die Kupplung ziehen, geht direkt runter vorne. Mhm. Und ja gut, dieses Hobby, jetzt zwar nicht direkt, aber hat sich jetzt meinen rechten Arm nicht gekostet. Es ist ein Unfall passiert? Ja, ich habe einen Unfall gemacht und... Wann war der Unfall? Oh, das liegt ungefähr 5 Monate zurück. Ach, noch gar nicht so lange. Nee, aber ich liege gerade auch im Krankenhaus. Du hast deinen ganzen rechten Arm verloren. Ja, der ist zwar noch dran, aber im Halsbereich wurden die Nerven durchtrennt. Und der Oberarm wurde achtfach gebrochen. Mhm. Und den Pöller, den ich rausgerissen habe, der ist gegen meinen Hals geknallt. Und genau da, wo sowieso schon bei der Geburt ein Hebamme einen Fehler gemacht hat und Nerven durchtrennt waren, hat die Stange die letzten Nerven durchtrennt. Das heißt, der Arm wird nicht amputiert, aber du kannst ihn nie wieder gebrauchen? Ja, die haben mir jetzt aus meinem rechten Bein, wie schon gesagt, dass ich jetzt gerade im Krankenhaus liege, die haben mir aus meinem rechten Bein, aus der unteren Wade, also aus der Wade halt, einen Nerv rausgeholt, in die Schulter implantiert, dass ich den Arm wenigstens schon mal bewegen kann in einem Jahr frühestens. Und die wollen jetzt halt aus dem linken Bein auch, genau wie auch vom Oberschenkel auf, wie von der Wade, die Nerven rausholen und halt implantieren. Ah ja. Und dass ich in 3 bis 5 Jahren auf jeden Fall halt ziemlich voran bin mit diesem Problem. Beschreib mir mal genau den Unfall, der da passiert ist vor 5 Monaten. Ja, da möchte und kann ich eigentlich nicht so ins Detail gehen, weil das immer noch vor Gericht gehen wird. Mhm. Und es ist noch nicht abgeschlossen, aber das hat eigentlich damit nichts zu tun. Fakt ist, ich war zu schnell. Mhm. Und da war eine kleine Kreuzung, da bin ich drüber gefahren und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach zu schnell war und dann kam noch ein das ist so, man muss sich vorstellen, wie ein Y. Ja. Aber wenn von der Breite her schmaler wird, wurde das nicht zu einer Spur, sondern dennoch zweispurig. Mhm. Ich war auf meiner Spur, wollte mich in die Kurve reinlegen, da kam der ML raus, auch angefahren und das hat mich Mercedes. Total, ja, es hat mich total irritiert in dem Moment. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, ups, du bist eigentlich zu schnell, kam der auch noch rausgefahren. Ich habe mich erschreckt, ich habe die Vorderradbremse zu feste gezogen, was bei so hohen Geschwindigkeiten eigentlich ein Fehler ist, was aber wiederum mein Leben gerettet hat. Hätte ich die Hinterradbremse gezogen, wäre ich geradeaus in den Jeep reingekracht. Ja. Aufgrund dessen, dass ich die Vorderradbremse gezogen habe, hat er mich weggeschleudert. Ich bin nach links geflogen und das Motorrad in den Jeep rein. Du hast aber keine anderen Leute, waren damit verwickelt? Zum Glück nicht, nein. Zum Glück nicht. Wie lange bist du so krass Motorrad gefahren? Ja, es fing ja schon beim Fahrrad an. Mein Vater hat mir das Fahrrad oft abgenommen, weil ich halt auf einem Rad damit immer gefahren bin. Mhm. Ja, und dann wollte man immer länger fahren. Da fing es an beim Mofa, beim Roller. Also von Anfang an dann. Das kann man sagen, über 12, 13 Jahre hast du es so gemacht. Ja, Auto bin ich früher auch richtig schlimm gefahren. Aber das hat dann irgendwann mehr auf Motorrad abgeneigt. Das Interesse am Auto habe ich verloren. Hast du denn jetzt aus diesem schlimmen Unfall, der ja noch viel schlimmer hätte enden können, etwas gelernt? Oh ja, definitiv. Was hast du gelernt? Ja, dass es nicht wert ist, wegen solchen, ich sag mal, Krankheiten, wegen solchen Leichtsinnigkeiten, wo man... Ja, es ist so... normalerweise die Aktion, die ich gemacht habe, habe ich immer definitiv an irgendwelchen Industriegebieten oder Gewerbegebieten gemacht, wo nie ein Mensch war. Mhm. Da auch, wo ich wohne, ist abends nichts mehr los, ist tote Hose und das sind sehr lange Strecken. Dort habe ich dann meine Aktion gemacht. Mhm. Gut, auf der Autobahn halt, wenn man nicht los war. Aber an dem Tag war ich halt, wie gesagt, in der City zu schnell, dann lag noch ein Gegenstand auf dem Boden. Ja. Aber nochmal die Frage, was hast du gelernt daraus? Was ich daraus gelernt habe, ist, dass es nicht wert ist, das Leben zu riskieren. Für so einen Kick. Ja, für so einen Kick. Das Problem ist, Motorradfahren ist wie ein bisschen Trance, wenn du die Adrenalinkick kriegst. Ja, ja, das glaube ich. Du hättest es auch jetzt mit deinem Leben bezahlen können, hätte auch passieren können. Ja, noch schlimmer wäre, wenn ich einen Querschnittsgelähmt geworden wäre oder einen Mensch mit reingezogen hätte. Was geht dir so durch den Kopf? Wirst kannst du nie wieder Motorrad fahren, weil der Arm schon nicht mehr funktioniert. Ja, die Möglichkeit besteht schon, dass ich in 3 bis 5 Jahren mich wieder darauf setzen könnte, aber es ist halt so eine Überlegung, die Freundin sagt, mach's es, bin ich weg. Mhm. Und Eltern sowieso, ne, die sind total dagegen. Mhm. Achso, diese hauchdünne Überlegung, trotz dass du jetzt im Krankenhaus liegst mit all dem, was du gerade geschildert hast, ist da, dass du denkst, vielleicht auch in 3, 4 Jahren nochmal. Ja, das Problem ist, erstens, ich würde nicht direkt nach meiner ersten Genesung drüber mich auf Motorrad setzen, also Jahre später. Aber jetzt geht es einfach darum, hätte ich das Motorrad anständig gefahren, wäre der Unfall ja nicht passiert. Mhm. Und mein Mitarbeiter fährt seit 40 Jahren Motorrad, ist kein Unfall. Wenn man anständig Motorrad fährt, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Ich denke, dass ja auch manchmal käme, wenn ich auf der Autobahn fahre und wirklich wie von Geisterhand kommt plötzlich ein Motorrad angeschossen, das muss dann bestimmt 250 oder sowas fahren, ich weiß es nicht. Ich bin auf der Autobahn auch schon über 300. Boah, das ist so krass, wenn da da denke ich immer, wenn jetzt irgendwas... Ja, irgendwas ein Gegenstand... Wahnsinn, Wahnsinn. Ein Fahrfehler von einem anderen Menschen, du bist weg. Ja, absolut. Ich sehe das immer mit großer Wut. Und ich hoffe immer, dass man die Leute packt. Aber die sind sehr schwer zu packen von der Polizei. So. Ja gut, aber ich bin ja dann immer da Vollgas auf der Autobahn gerast, wo es doch erlaubt war. Ne? Ja, aber trotzdem. Ja, das ist, dürfte gar nicht erlaubt sein in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Kemal, ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Dass du wieder fit wirst mit deinem Arm und einfach alles Gute und schöne Grüße ins Krankenhaus. Dankeschön. Mein Lieber, tschüss. Ciao. Das war's für heute, meine Lieben, in der Technik. Katrin Benig. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.